Betrag von 95% auf 50% reduziert werden. Der Vermögensteuersatz soll nach den Worten von Frau Luft 1% nicht überschreiten. Für alle Genossenschaften sei ein Steuersatz von 45% vorgesehen. Bundeskanzler Kohl hat die deutsch-deutschen Gipfelgespräche der vergangenen Woche als Erfolg bewertet und sich scharf gegen anderslautende Äußerungen gewandt. Im Bundeskabinett habe Kohl heute negative Aussagen über das Treffen als systematische Hetze bezeichnet, sagte Regierungssprecher Klein vor Journalisten in Bonn. Der Kanzler stimme mit den Worten des DDR-Ministerpräsidenten Modrö überein, wonach das Treffen konstruktiv gewesen sei. Finanzminister Weigel habe der DDR-Delegation direkte und indirekte Hilfe von 30 Milliarden Mark genannt. Allerdings seien die wichtigsten Vereinbarungen, die beim Besuch des Bundeskanzlers in Dresden getroffen wurden, von der DDR nicht eingehalten worden. Die konservative Allianz für Deutschland in der DDR hat Bundeskanzler Kohl vor Angriffen aus PDS und SPD in Schutz genommen. Dem Einsatz des Kanzlers sei es zu verdanken, dass sich die Nachbarn beider deutscher Staaten sowie die USA und die Sowjetunion uneingeschränkt hinter den Wunsch nach Einheit stellten, erklärten die drei Parteichefs Schnur, Demokratischer Aufbruch, Ebeling, DSU und de Maizière, Ost-CDU, heute in Ost-Berlin. Sie sprachen sich ferner gegen jede Form des Sozialismus aus und forderten die Einführung der sozialen Marktwirtschaft in der DDR. Der Regierung von Ministerpräsident Modrow hielten die drei Politiker zugleich vor, sich nicht eindeutig genug vom Sozialismus verabschiedet zu haben und so einen Teil der bundesdeutschen Soforthilfe in Höhe von 5 Milliarden Mark zu blockieren. Die deutsche Minderheit in Rumänien soll nach dem Wunsch der Übergangsregierung in Bukarest im Land bleiben und ihr kulturelles Erbe frei pflegen dürfen. Gegenüber der Tageszeitung Die Welt erklärte der neue rumänische Botschafter in der Bundesrepublik Deutschland, Komsa, weiter, wer von den schätzungsweise 200.000 Banater Schwaben und Siebenbürger Sachsen dennoch auswandern wolle, habe keine Hindernisse zu erwarten. Rumänien werde für die deutschen Aussiedler auch keine einzige Mark mehr fordern. Die jugoslawischen Behörden haben heute eine nächtliche Ausgangssperre über die Unruheprovinz Kosovo verhängt. Zugleich wurden Truppen in dem Gebiet stationiert, um neue Proteste der albanischen Bevölkerungsmehrheit zu verhindern. Im Laufe des Tages war es erneut zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und meist jugendlichen Demonstranten gekommen. Der afrikanische Nationalkongress will nach den Worten seines Führers Mandela keine drastischen Änderungen in der Wirtschaft Südafrikas herbeiführen. Mandela sagte gegenüber der Zeitung Business Day in Johannesburg, zunächst werde es Gespräche mit Vertretern von Handel und Industrie geben. Er rechne dabei mit Kompromissen auf beiden Seiten. Der ANC-Führer reagierte mit seinen Äußerungen offenbar auf Befürchtungen, die südafrikanische Wirtschaft könnte verstaatlicht werden, wenn die schwarze Bevölkerungsmehrheit die Regierungsgewalt am Kap übernimmt. Der Wetterbericht, die Lage. Ein über der südlichen Nordsee angelangter Tiefausläufer überquert bis morgen Mittag Deutschland. Hinter ihm baut sich erneut ein kräftiges Hoch auf. Die Vorhersage bis morgen Abend. Im Norden nachts vielfach klar, in den anderen Gebieten Durchzug eines Wolkenbandes, das in den Frühstunden den Südosten erreicht. Gegen morgen vereinzelt Nebel, Tiefstemperaturen 8 bis 3 Grad im Südosten, örtlich etwas darunter. Morgen im Südosten anfangs noch stark bewölkt und vereinzelt etwas Niederschlag, sonst heiter vor allem nach Norden hin zeitweise wolkig und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen 9 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten bis Sonnabend nach Auflösung örtlicher Nebelfelder überwiegend sonnig und trocken, ungewöhnlich mild. Eine Meldung des Seewetteramtes Hamburg. Deutsche Nordseeküste und deutsche Ostseeküste, West bis Südwest, 6 bis 7. 23.10 Uhr, die nächsten Nachrichten um 0 Uhr. Deutschlandfunk, Meldungen über Verkehrsstörungen liegen uns zurzeit nicht vor. Das war der Tag. Journal vor Mitternacht. Am Mikrofon Thomas Stein, willkommen, meine Damen und Herren. Die Politiker in der DDR befinden sich in einer Zwickmühle. Demokratisch noch nicht legitimiert, aber allein durch die Umstände zum Handeln verpflichtet, müssen sie versuchen, die Menschen in ihrem untergehenden Staat zu halten. Das können sie indes nur schaffen, wenn die wirtschaftliche Lage sich bessert. Danach aber sieht es nicht aus und auch die Volkskammer, die heute über den Zusammenhang zwischen ökonomischer und sozialer Entwicklung auf der einen und staatlicher Vereinigung von Bundesrepublik und DDR auf der anderen Seite debattierte, vermochte den Menschen da kaum Hoffnungen zu machen. Die Abgeordneten der Volkskammer sprachen auch über die Ergebnisse des Besuchs von Ministerpräsident Hans Modrow in Bonn und befanden diese als zu mager. Die Verantwortung dafür lasteten die meisten Bundeskanzler Helmut Kohl an. Der wiederum setzte sich heute gegen die Kritik an seinem Auftreten gegenüber Modrow zur Wehr. All dies wird uns in dieser Sendung beschäftigen. Des Weiteren die Pressekonferenz der Generalstaatsanwaltschaft der DDR zum Stand der Ermittlungen gegen die Mitglieder der alten Staats- und Parteiführung, die Forderung des nordrhein-westfälischen Sozialministers Hermann Heinemann, das Notaufnahmeverfahren für Aussiedler abzuschaffen, eine Pressekonferenz des polnischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki zur Frage der deutschen Einheit und der polnischen Westgrenze, der Entwurf eines Gesetzes, mit dessen Hilfe es einzelnen Sowjetrepubliken möglich würde, aus dem Staatsverband der UdSSR auszuscheiden, der Besuch des tschechoslowakischen Staatspräsidenten Václav Havel in den Vereinigten Staaten, die gespannte Lage in der mehrheitlich von Albanern bewohnten jugoslawischen Provinz Kosovo und Überlegungen des ungarischen Außenministers Gyula Horn, Budapest könne eines Tages der NATO beitreten. Zunächst aber zur Sitzung der Volkskammer in Ost-Berlin. Darüber berichtet Herbert Agornik. Fordern, entscheiden und mahnen. In diesem Dreischritt lassen sich die Ergebnisse der heutigen Volkskammersitzung und ihre bemerkenswerten Höhepunkte zusammenfassen. Die Mehrzahl der Parteien in der DDR-Volkskammer hat wieder auf eine verbindliche Garantieerklärung zur Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens gedrängt. Wie Ministerpräsident Hans Modrow gestern und in der vergangenen Woche schon ein Gesamtdeutschland in der NATO abgelehnt hatte, bekräftigte heute auch DDR-Außenminister Oskar Fischer, dass eine Ausdehnung der NATO auf das heutige Gebiet der DDR den Weg zur europäischen Einigung verschütten würde. Der Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei, Rainer Ortleb, sah gar in den beiden deutschen Staaten eine Vorreiterrolle für ein vereintes Europa. Nach seiner Meinung müsste ein waffen- und armeefreies Europa schon für das Jahr 2000 angestrebt werden. Entschieden hat die Volkskammer über ein Parteien- und Vereinigungsgesetz. In den nun verabschiedeten Regelungen heißt es zwar, dass Parteien keine Schenkungen oder andere wirtschaftliche Unterstützungen von einem anderen Staat annehmen dürften. Für die Zeit bis zu den ersten freien Wahlen am 18. März gilt dies allerdings nicht. Denn während das Gesetz generell zum 21. Februar 1990, also heute, in Kraft tritt, erlangt der betreffende Artikel des Paragraphen 17, der wirtschaftliche Hilfe aus dem Ausland verbietet, erst Gesetzeskraft zum 1. Januar 1991. Grundsätzlich heißt es in dem nunmehr verabschiedeten Parteien- und Vereinigungsgesetz, dass die Bildung von Parteien frei sei und keiner Genehmigung bedürfe. Schenkungen sind möglich und auch eine Wahlkampfkostenerstattung ist vorgesehen. Nach Forderungen und Entscheidungen zum Schluss die Mahnung. Offenbar ist die Lage in der DDR in vielen Bereichen so unübersichtlich und konfus, dass die Erhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht mehr gewährleistet scheint. Der Präsident der Volkskammer sprach zum Schluss der Sitzung von Ängsten, Unsicherheit, Streiks und Gewalt, die den Prozess der Demokratisierung in der DDR beeinträchtigten. Für einen erfolgreichen, gewaltfreien Verlauf des Erneuerungsprozesses, so Malleuder in seinem eindringlichen Appell, seien eine funktionsfähige Polizei und unabhängige Justiz unabdingbar. Dem stünden Angriffe und Drohungen von Bürgern auf Richter, Schöffen und Polizisten gegenüber. Malleuder wörtlich: Wir wenden uns an die Abgeordneten und alle Mitarbeiter der Staatsorgane, sich konsequent dafür einzusetzen, dass Ordnung, Sicherheit und Gesetzlichkeit in den Territorien aufrechterhalten und gemeinsam mit allen demokratischen Kräften die Persönlichkeits- und Eigentumsrechte der Bürger geschützt werden. Die Arbeitsfähigkeit der örtlichen Verwaltung muss aufrechterhalten werden. Das kann nur im engen Zusammenwirken mit den Bürgerkomitees erreicht werden. Die Sicherheitspartnerschaft zwischen deutscher Volkspolizei und Bürgern muss weiter gestärkt und zur täglichen Praxis werden. Wenn das Prinzip der Gewaltenteilung verwirklicht werden soll, dann gehöre die Unabhängigkeit der Richter dazu. Das sei besonders wichtig im Blick auf die zu erwartenden Strafverfahren wegen Amtsmissbrauch und Korruption. Gerade deshalb läge es im gesellschaftlichen Interesse, jede Einflussnahme auf die Unabhängigkeit der Richter und deren Entscheidungen zu unterbinden. Der Volkskammerpräsident noch einmal: Getragen von der gemeinsamen Verantwortung, alles zu tun für das Wohl unseres Landes, wenden wir uns an alle demokratischen Kräfte, an alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom politischen und weltanschaulichen Standpunkt, mit dem dringenden Aufruf: Tun wir alles für Gewaltlosigkeit, Ruhe und Besonnenheit, um Ordnung und Rechtsstaatlichkeit überall und für jedermann durchzusetzen. Vermeiden wir alle Handlungen, die die gesellschaftliche Krise vertiefen. Dulden wir keine Verletzungen des Rechts und der Gerechtigkeit. Üben wir uns in Toleranz und Respektierung von Andersdenkenden. Das ist auch ein wichtiger Beitrag zur ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung wahrhaft freier, demokratischer Wahlen am 18. März und 6. Mai dieses Jahres. Nach dem Besuch von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow in Bonn sah und sieht sich Bundeskanzler Helmut Kohl der Kritik ausgesetzt. Die Mängelrüge beginnt bei Kohls schlechtem Benehmen dem Gast gegenüber und endet damit, dass er dem bedrängten Regierungschef des zweiten deutschen Staates finanziell nichts mit auf den Heimweg gegeben habe. Der Kanzler hat sich heute im Kabinett gegen die Vorwürfe zur Wehr gesetzt und seinen Regierungssprecher Hans Klein auch noch an die publizistische Front geschickt, um die Kritik detailliert zu widerlegen. Aus Bonn, Henning Frank. An sich stand die Deutschlandpolitik nur unter dem Punkt Verschiedenes auf der Tagesordnung der heutigen Kabinettssitzung. Bereits nach der gestrigen Rede von DDR-Ministerpräsident Hans Modrow in der Volkskammer war jedoch abzusehen, dass auch dieses Mal die innerdeutsche Entwicklung im Mittelpunkt der Beratungen der Bundesregierung stehen würde. Nach einem Bericht von Kanzleramtschef Rudolf Seiters, der sich unter anderem mit der Konferenz der Bundesregierung und der Länderregierungschefs am Donnerstag vergangener Woche und dem gestrigen Gespräch des Bundeskanzlers mit führenden Repräsentanten der Wirtschaft und der Gewerkschaften beschäftigte, ergriff Bundeskanzler Helmut Kohl das Wort. Er hielt der DDR-Führung, besonders aber Ministerpräsident Hans Modrow und seiner für die Wirtschaftspolitik zuständigen Stellvertreterin Christa Luft, ein ganzes Sündenregister von Versäumnissen in den letzten Monaten vor. Regierungssprecher Hans Klein kam darauf am Nachmittag auch in der Bundespressekonferenz im Zusammenhang mit der vom Runden Tisch in Ost-Berlin geforderten Soforthilfe der Bundesrepublik von 15 Milliarden D-Mark zu sprechen. Der Bundeskanzler erinnerte daran, dass die wichtigsten am 21. Dezember in Dresden getroffenen Verabredungen zwischen ihm und Ministerpräsident Modrow seitens der DDR nicht eingehalten worden seien. Das Wahlgesetz liege erst jetzt, also knapp 4 Wochen vor dem Wahltermin, vor. Die Übernahme des ungarischen Beispiels bei den Wirtschaftsreformen sei nicht erfolgt. Stattdessen habe Frau Ministerin Luft einen auswärtige Investoren entmutigenden Entwurf für ein Investitionsgesetz vorgelegt. Am stärksten aber seien die Menschen in der DDR durch den Versuch verschreckt worden, den Stasi unter anderem Namen weiterzuführen. Und schließlich legen bis heute die entscheidenden Daten für eine Wirtschaftsreform nicht vor. Der Chef des Bundespresseamtes wies bei dieser Gelegenheit auf die bisher von der Bundesregierung zur Verfügung gestellten Finanzhilfen hin. Der DDR-Delegation sei durch Finanzminister Dr. Theo Weigel das Volumen von rund 30 Milliarden DM genannt worden, das im laufenden Haushalt bereits teils als Soforthilfe, teils aber als direkte oder indirekte Unterstützung der DDR von der Bundesrepublik Deutschland gewährt werde. Bundeskanzler Kohl, der in der Kabinettssitzung, wie vor ihm schon Kanzleramtschef Rudolf Seiters, darauf hinwies, dass für weitere vom Runden Tisch geforderte Finanzspritzen in Höhe von 15 Milliarden D-Mark bisher immer noch nicht die notwendigen Voraussetzungen für ihre sinnvolle Verwendung geschaffen worden seien, bezog sich im Übrigen auf Ministerpräsident Modrow, der in seinem gestrigen Bericht vor der Volkskammer über seinen Arbeitsbesuch in Bonn die Gespräche als konstruktiv bezeichnet habe. Entgegengesetzte Darstellungen des Gesprächsklimas bezeichnete der Bundeskanzler als systematische Hetze. Gegen fast alle Mitglieder der alten Honecker-Garde in der DDR laufen derzeit staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Viele von ihnen, wie Honecker selbst, der ehemalige Gewerkschaftsboss Harry Tisch und der frühere Ministerpräsident Willi Stoph, verdanken es nur ihrem hohen Alter, gewissermaßen also der Gnade der frühen Geburt und ihrem schlechten Gesundheitszustand, dass sie nicht mehr in Untersuchungshaft sitzen. Die Generalstaatsanwaltschaft der DDR nahm heute auf einer Pressekonferenz in Ost-Berlin zum Stand der Ermittlungsverfahren Stellung. Einzelheiten von Hans-Jürgen Fink. Die Justiz hat noch nie die Politik eines Landes oder die Geschichte eines Landes aufarbeiten können, um sie dann in Anklagen oder strafrechtlichen Urteilen zu korrigieren oder auch nur wiederzuspiegeln. Worum es bei unserer Arbeit geht, dreht es sich ausschließlich um die Ermittlung von Straftaten und von Verbrechen, nicht um die Untersuchung und Anklage gar von politischen Fehlentscheidungen oder von moralischem Versagen von Politikern, von Staats- und Parteifunktionären, sondern wie gesagt um die Feststellung individueller strafrechtlicher Schuld. Gegen einen der einstigen SED-Spitzenpolitiker, den Gewerkschaftschef Harry Tisch, liegt die Anklageschrift mit dem heutigen Tag dem Berliner Stadtgericht vor. 4 Wochen haben die Richter Zeit, um über die Aufnahme des Verfahrens zu entscheiden. Hauptvorwurf der Staatsanwaltschaft? Die Anklage gegen Harry Tisch gipfelt in dem Vorwurf, dass er durch Vertrauensmissbrauch im schweren Fall für den FDGB einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von insgesamt 4.558.876 Mark verursacht hat. Tatsache ist, dass er die Abteilung Bau des Bundesvorstandes des FDGB beauftragt hat, im Staatsjagdgebiet Eixen, das er persönlich nutzte, erhebliche Bauleistungen durchzuführen. Dieser Punkt der Anklage wird als Vertrauensmissbrauch, als Verbrechen im Sinne von § 165 des Strafgesetzbuchs bewertet. Ein Delikt, das mit einer Höchststrafe von 10 Jahren bedroht ist. Weiter wird dem ehemaligen Spitzenfunktionär vorgeworfen, er habe auf diesem Staatsjagdgebiet 5 Jahre lang kostenlos seinen Urlaub verbracht und dieses Privileg mehrmals auch seiner Tochter und seinem Genossen Günter Mittag samt Familie eingeräumt und aus seinem Verfügungsfonds im FDGB finanziert. Untreue in schwerem Fall liegt nach Auffassung des Generalstaatsanwaltes auch in dem Punkte vor, dass Tisch aus dem FDGB-Solidaritätsfonds 100 Millionen Mark für das FDJ-Festival 1984 spendierte, ohne den Gewerkschaftsvorstand zu fragen. Harry Tisch, so Pressesprecher Pschibilski, habe sich zu den Fakten bekannt, meine aber noch immer, die 100 Millionen für eine gute Tat geopfert zu haben. Noch in dieser Woche soll die Anklage gegen den einstigen CDU-Vorsitzenden und zeitweiligen Volkskammerpräsidenten Götting fertiggestellt sein. Ihm wird in der Hauptsache vorgehalten, er habe sein Ferienhaus in Ahrenshoop an der Ostseeküste für 183.000 Mark aus der Kasse seiner Partei zu einem luxuriösen Refugium ausgebaut. Sein Fehler sei es gewesen, so räumt Götting angeblich angesichts der von ihm nicht bestrittenen Tatsachen ein, den Unterschied zwischen privatem und Parteieigentum nicht richtig erkannt zu haben. Schließlich habe er auch politische Gespräche in diesem Haus geführt. Harry Tisch wurde heute krankheitshalber aus dem Untersuchungsgefängnis entlassen, Götting bereits am vergangenen Montag, auch weil Verdunklungsgefahr nicht mehr besteht. Einige ihrer Freunde und Genossen von einst, Mittag, Mielke, Hermann, Kleiber, Kolikowski und Kessler, sitzen hingegen noch hinter Gittern. Gegen insgesamt 30 Personen laufen die Ermittlungsverfahren weiter. Ende März, sagt die Staatsanwaltschaft, will sie mit den Ermittlungen fertig sein. Auch gegen Honecker, der, so Pschibilski, derzeit jede Aussage verweigert. Einen jedenfalls wird die DDR-Justiz so schnell wahrscheinlich nicht zur Rechenschaft ziehen können. Den früheren Spionagechef Markus Wolf. Der soll sich nämlich nach Moskau abgesetzt haben, weil er in der DDR seine Verhaftung befürchtete. Markus Wolf hat angeblich von den Machenschaften des früheren DDR-Devisenbeschaffers Alexander Schalk-Golodkowski gewusst oder war sogar an ihnen beteiligt. Gegenwärtig ist es in der DDR eben nicht von Vorteil, den Schalk im Nacken zu haben. Nächstes Thema: Der Zustrom von Übersiedlern aus der DDR und von Aussiedlern aus Osteuropa, vornehmlich aus Polen, stellt die Bundesrepublik vor große Integrationsprobleme. Die Situation in den Aufnahmelagern hat einen bedrohlichen Punkt erreicht. Es kommt zu Ausbrüchen von Gewalt bei manchen Bewohnern der Lager und auch bei einigen Bürgern hierzulande drohen die Ängste, die mit den Neuen von drüben verbunden werden, mitunter in Aggressionen umzuschlagen. Der nordrhein-westfälische Sozialminister Hermann Heinemann will daraus die Konsequenzen ziehen und beispielsweise das Notaufnahmeverfahren abgeschafft wissen. Dass er auch nach Möglichkeiten sucht, den Zustrom von Übersiedlern einzudämmen, ist offenkundig. Hören Sie den Bericht von Dieter Widera. Als der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Hermann Heinemann am vergangenen Wochenende in der DDR auf Wahlkampftour für die Ost-SPD unterwegs war, bekam er eine Liste mit Namen von Übersiedlern in die Hand gedrückt. 15 Namen waren aufgeführt. Die Bitte an den Gast aus Düsseldorf, er möge doch diese Person ausfindig machen, da sie ihre Kinder im Stich gelassen und sich der Unterhaltspflicht entzogen hätten. Heinemann versprach Unterstützung in dieser Angelegenheit. Ich werde alles tun, diese Adressen ausfindig zu machen. Ich werde den Bundesarbeitsminister anschreiben. Am besten kann das die Arbeitsverwaltung, denn die haben ja Überbrückungsgeld bekommen, dass diese Adressen festgestellt werden, dass diese Adressen den dortigen Behörden zugestellt werden und dass die Menschen hier dann auch ihre Verpflichtungen gegenüber ihren Kindern zu erfüllen haben. Und wer es nicht tut, der muss mit den rechtlichen Möglichkeiten dann auch verfolgt werden, die wir in der Bundesrepublik Deutschland für solche Fälle kennen. Der muss dann eben halt auch mit Freiheitsstrafen hier rechnen. Das ist eine böse Sache, die sich da vollzieht, und das sind nicht wenige, die das tun. Aber nicht nur bei der Politvisite im anderen Teil Deutschlands wurde Heinemann hart angegangen. Auch im Land zwischen Rhein und Weser wächst 2,5 Monate vor der Landtagswahl der Druck. So demonstrierten in Herne Mitglieder von Sportvereinen gegen die Unterbringung von Aus- und Übersiedlern in Turnhallen, flogen erst kürzlich bei einer Diskussion zum gleichen Thema in Herne Steine. Aber nicht nur in der Bevölkerung wächst die Unruhe. In den provisorisch eingerichteten Übergangsheimen sind inzwischen Schlägereien an der Tagesordnung. In Dortmund wandte sich ein zusammengeschlagener Übersiedler in der Nacht an den Pförtner eines Betriebes, bat ihn um Hilfe, da die Polizei nicht helfen konnte. Und in Bergkamen traten in einem Wohnheim für Aus- und Übersiedler ehemalige DDR-Bürger einen Übersiedler zu Tode. Sozialarbeiter stehen dem machtlos gegenüber. Bereits vor 3 Wochen forderten deshalb die Sozialdezernenten der SPD-regierten Revierstädte den Genossen Hermann Heinemann auf, keine Aus- und Übersiedler mehr zuzuweisen. Außerdem verlangten die Sozialdezernenten die Abschaffung des Notaufnahmeverfahrens, damit der Zustrom von Aus- und Übersiedlern versiegt. Eine Forderung, die Heinemann heute Morgen in der Landesstelle Unna-Massen übernahm. Seine Begründung dafür: All das, was Anreiz bietet, muss zukünftig abgeschafft werden. Jemand, der von Cottbus nach Düsseldorf zieht, muss genauso behandelt werden wie derjenige, der von Hamburg nach München kommt. Wir werden das nicht mehr schaffen. Damit aber nicht genug. Heinemann will nicht nur, dass die Bundesregierung durch entsprechende Maßnahmen den Zuzug von Übersiedlern aus der DDR eindämmt. Er geht noch weiter in seinem Forderungskatalog. Bonn soll die Aufnahmekriterien für Aussiedler aus Polen einschneidend ändern. Heinemann heute Morgen vor der Presse. Nach der Volksliste 3 können sich 10% der polnischen Bevölkerung, 3,5 Millionen Menschen, darauf berufen, Deutsche zu sein. Die Volksliste 3 kann allein nicht mehr Anerkennung bedeuten, sondern der Nachweis, sich fürs Deutschtum bekannt zu haben, muss zukünftig stärker geprüft werden. Und da müssen wir den Mut auch dann haben und sagen, du kannst den Beleg nicht erbringen, du bist kein Deutscher, du musst in deine Heimat zurück. Die deutsche Einheit ist primär Sache der Deutschen, wer wollte das bestreiten? Dass der Prozess des staatlichen Zusammenwachsens der Bundesrepublik und der DDR, aber auch alle anderen, vor allem unsere Nachbarn, angeht, ist allerdings ebenso selbstverständlich. Gerade erst wurden wir von Michail Gorbatschow daran erinnert. Auf einer Pressekonferenz in Warschau schlug der polnische Ministerpräsident Tadeusz Mazowiecki heute einen Vertrag zwischen Polen und beiden deutschen Staaten nach den Wahlen in der DDR vor, indem die Oder-Neiße-Linie als endgültige Westgrenze Polens bestätigt werden solle. Jetzt sei die historische Stunde gekommen, so Mazowiecki, in der sich zeigen müsse, wie viel die Beteuerungen über die Bereitschaft zur Versöhnung wert seien. Hören Sie den Beitrag von Reinhold Vetter aus Warschau. Schon vor einigen Tagen hatte Regierungssprecherin Małgorzata Niesabitowska angekündigt, die polnische Regierung wolle in Zusammenhang mit der geplanten Sechserkonferenz bestimmte diplomatische Initiativen ergreifen. So war am späten Nachmittag der Saal im Gebäude des Ministerrates bis auf den letzten Platz gefüllt, als Premier Tadeusz Mazowiecki zur Pressekonferenz erschien. Masowiecki erklärte, die jetzigen Initiativen resultierten nicht daraus, dass Polen eine direkte Gefahr für seine Grenzen sehe. Aber angesichts der Wiedervereinigung beginne eine neue Phase der deutsch-polnischen Beziehungen und diese Phase könne man nicht mit Doppeldeutigkeiten in Bezug auf die Grenzen eröffnen. Der Premier betonte weiter, die Regierung handle nicht aufgrund von Ressentiments, sondern auf der Basis einer realistischen Einschätzung der Lage. Man wisse, dass in Deutschland eine neue Generation herangewachsen sei. Man könne aber auch nicht gleichgültig bleiben angesichts der Tatsache, dass die Republikaner entstanden seien und dass in Leipzig nationalistische Kundgebungen organisiert würden. Auf keinen Fall, so Masowiecki, dürfe ein politisches Vakuum entstehen, etwa dergestalt, dass man über das Görlitzer Abkommen von 1950 sage, es sei mit einem Staat abgeschlossen worden, der bald nicht mehr existiere. Solche Doppeldeutigkeiten müssten beseitigt werden. Der Premier unterstrich die Bereitschaft seiner Regierung, einen Friedensvertrag abzuschließen, in dem die Dauerhaftigkeit der Grenzen bestätigt werde. Dieser Vertrag könne nach den Wahlen in der DDR paraffiert und später durch die neue Regierung Deutschlands unterzeichnet werden. Dies sei notwendig. Und deshalb bemühe sich Polen auch um eine Teilnahme an der Sechserkonferenz. Allerdings wolle man dort nicht einen Sonderstatus wie die Siegermächte. Aber, so Masowiecki, es sei auf die Tatsache hinzuweisen, dass Polen eine 1000 Kilometer lange Grenze mit Deutschland habe. Die polnische Regierung wolle sich in der ersten Phase an der Konferenz beteiligen, nämlich dann, wenn es um die Sicherheit der Nachbarn Deutschlands gehe. Masowiecki verwies in diesem Zusammenhang darauf, dass er bereits Briefe an die Regierungschefs der vier Großmächte geschrieben habe, in denen die polnische Position zur Sechserkonferenz erläutert werde. Wörtlich sagte Masowiecki, jetzt in dieser Stunde muss sich erweisen, ob die Deutschen bereit sind, sich mit den Polen auszusöhnen. Wir wollen diese Aussöhnung und wir haben dafür auch schon Beweise erbracht. Die deutsche Haltung zu dem polnischen Anliegen, an der Sechserkonferenz teilnehmen zu können, wird ein Prüfstein für die Bereitschaft zur Versöhnung sein. Ende des Zitats. Der Premier betonte außerdem, die Position Polens sei in vielen Ländern mit Verständnis aufgenommen worden. Auch die Haltung der USA dürfe nicht als endgültig betrachtet werden. Zum Abschluss sagte der Premier, er teile die Ansicht Genschers, die NATO-Grenzen dürfen sich nicht mit den Grenzen des Vereinigten Deutschlands decken. Und wörtlich, ich kann mir die Vollendung der Wiedervereinigung nicht vorstellen, wenn dadurch das militärische Gleichgewicht angetastet werden sollte. Als erstem Staatsoberhaupt Osteuropas ist dem tschechoslowakischen Präsidenten Václav Havel heute in Washington die Ehre zuteil geworden, vor beiden Häusern des Kongresses sprechen zu dürfen. Und er nutzte diese Chance auf seine Weise. Der Präsident, der auch in den USA einen Namen als Dramatiker hat, entwarf in seiner philosophisch angelegten Rede das Bild eines neuen Europas, das damit beginne, seine eigene Identität zu suchen, ohne weiterhin ein geteiltes Waffenlager sein zu müssen. Über den Staatsbesuch Havels in den Vereinigten Staaten berichtet Giselher Sorge. Die Kongressabgeordneten zeigten sich beeindruckt. Durch seine Person, in Worten wie in Gesten, vermittelte der 53-jährige Schriftsteller und Präsident ihnen ein lebendiges Bild von einem neuen Osteuropa, das sich verändert, das aber die Ziele von Freiheit und Demokratie klar vor Augen hat. Nur zum Schluss kam der Schriftsteller und Philosoph Václav Havel zum Vorschein. Ansonsten entwarf der Präsident seine Vision von einem großen Europa und wie alle Gleichgesinnten dabei zusammenwirken können. Von einer sofortigen Auflösung der NATO und des Warschauer Paktes hielt Havel wenig. Dafür beschwor er die Amerikaner, Gorbatschow zu unterstützen, denn umso rascher würde dann auch der demokratische Wandel im Osten stattfinden und Früchte tragen. Havel, der als erster Präsident des neuen Osteuropa vor beiden Häusern des Kongresses sprach, forderte die Vereinigten Staaten auf, dazu beizutragen, dass möglichst bald eine europäische Gipfelkonferenz im KSZE-Rahmen stattfindet. Sie sollte noch in diesem Jahr den Zweiten Weltkrieg formell beenden und die Schaffung eines demokratischen Deutschlands besiegeln, das in einem großen und neuen Europa eingebettet ist. Kterou lze nazvat Helsinská a která se rozprostírá od Vladivostoku k Aljašce. Havel sprach von einem paneuropäischen System, das über seine eigenen Sicherheitsstrukturen entscheidet. Dieses System würde jenen Teil des Globus umschließen, der Helsinki-Teil genannt wird und der sich von Vladivostok westwärts bis Alaska erstrecken kann. Havel sprach von Hoffnungen, die durch die Reformen in Osteuropa entstanden seien und von Entwicklungen, die in einen unumkehrbaren Prozess münden müssten. Dabei sollte Europa zu seiner eigenen Identität zurückfinden und sich nicht weiterhin als Waffenlager darstellen. Würde dies gelingen, müssten auch die Amerikaner nicht mehr als Wachposten auftreten und ständig zur Rettung Europas bereitstehen. Co to všechno pro svět perspektivně znamená? Zřejmě několik věcí. Jelikož jde, als zentral gelegenes Land wolle die Tschechoslowakei ihren Beitrag zur europäischen Stabilisierung gerne leisten, versicherte Havel. Mit einfachen Sätzen versuchte er, die Amerikaner für dieses Vorhaben zu begeistern. Die Millionen, die heute in den Osten fließen, können richtig angelegt morgen als Billionen zurückkommen, sagte er. Und der Schriftsteller und Philosoph Havel war es dann am Schluss, der dazu aufforderte, dem menschlichen Verstand zu vertrauen, der die neuen Hoffnungen und Entwicklungen benennt und dafür sorgt, dass aus Worten Taten werden. Václav Havel. It will be the human mind that will notice this acceleration, give it a name and transform those words into deeds. Thank you. In seiner Rede vor beiden Häusern des amerikanischen Kongresses setzte sich Präsident Havel, wie gehört, auch mit der Frage auseinander, wie die USA den Reformprozess in Mittel- und Osteuropa am besten unterstützen könnten. Sein Schluss, indem die Vereinigten Staaten Michail Gorbatschow auf dem Wege zur Demokratie helfen. Gorbatschow kann diese Hilfe wahrlich gebrauchen. Sein Imperium droht auseinanderzufallen. Den Abgeordneten des obersten Sowjets liegt jetzt ein Gesetzentwurf vor, der letztlich die Modalitäten für den Austritt einzelner Sowjetrepubliken regelt. Aus Moskau dazu Eduard Neumeier. Seit heute liegt dem obersten Sowjet ein Gesetzentwurf vor, der den 15 Republiken der Sowjetunion den Weg zum Austritt beschreibt und vorschreibt. Damit nimmt rascher als erwartet Gestalt an, was Michail Gorbatschow zur Überraschung der sowjetischen und der ausländischen Öffentlichkeit während seines Besuches in Litauen Mitte Januar angekündigt und was Juri Masljukow, Politbüromitglied und Chef von Gosplan, ziemlich präzise inhaltlich beschrieben hatte. Der jetzt vorgelegte Gesetzentwurf folgt man der Darstellung des neuen sowjetischen Informationsdienstes Interfax, enthält jedoch nicht die seinerzeit von Gorbatschow angedeutete Vorschrift, die anderen Republiken müssten einem Austritt zustimmen. Vor einem endgültigen Urteil über den Gesetzentwurf muss man also die Veröffentlichung des Textes abwarten. Andererseits erscheint es schwer vorstellbar, dass den Republiken ein Recht auf der einen Seite zugestanden werden sollte, das auf der anderen Seite durch unüberwindbare Hürden genommen würde. Damit wäre der jetzige Zustand, in dem es das formale Recht des Austritts gibt, ja auch für die Zukunft gesichert. Der vorgelegte Gesetzentwurf füllt zum ersten Male den Artikel 72 der sowjetischen Verfassung aus, in dem jeder Republik das Recht auf freien Austritt zugestanden ist. Dies war, so hatte es auch Gorbatschow gesagt, ein ganz abstraktes Recht. Künftig aber soll der oberste Sowjet der Republik das Recht haben, ein Referendum über den Austritt aus der UdSSR zu beschließen. Ebenso können ein Drittel der über 18 Jahre alten Bürger einer Republik ein Referendum verlangen. Und binnen 6 Monaten nach Abschluss und offizieller Anerkennung des Volksbegehrens, respektive des Beschlusses über ein Volksbegehren, muss eine Abstimmung erfolgt sein. Wenn 75% der erwachsenen Wahlberechtigten den Austritt befürworten, dann ist er perfekt. So nach dem bisher bekannt gewordenen Inhalt des Gesetzentwurfs. Über dieses Gesetz dürfte es aller Wahrscheinlichkeit nach noch zu heftigen Auseinandersetzungen kommen. Darauf deutet nicht nur hin, dass bis jetzt mindestens eine Republik, Litauen, anscheinend ernst machen will mit einem Austritt aus der Sowjetunion. Darauf deutet auch die erste Formierung einer Gruppe innerhalb des obersten Sowjets hin, die sich gestern gegründet hat und deren erklärtes Ziel ist, den Zusammenbruch der Sowjetunion zu verhindern. Gemeint ist der Zerfall der Union durch Austritt. Die Gruppe zählt der Nachrichtenagentur TASS zufolge bereits über 100 Mitglieder und nennt sich Sojus, so wie es auch im Staatsnamen steht. Unterdessen wird es immer wahrscheinlicher, dass die erste Republik, die die UdSSR verlassen wird, Litauen heißt. Das Politbüro-Mitglied der seit Dezember von Moskau losgelösten litauischen KP, Romualda Otsalas, prophezeite den Austritt Litauens noch vor Ende dieses Jahres. Und der Führer der abtrünnigen KP, Algirdas Brazauskas, kündigte Verhandlungen mit Moskau über den Austritt an, in denen die Neutralität, Handelsbeziehungen, Grenzen und Zollfragen erörtert werden sollen. Prasauskas geht davon aus, dass der neue oberste Sowjet Litauens, der am kommenden Wochenende gewählt wird, unverzüglich auf die Abtrennung Litauens hinarbeiten wird. Der alte oberste Sowjet hatte erst in der letzten Woche beschlossen, dass die Einverleibung Litauens in die Sowjetunion im Jahre 1940 widerrechtlich und ungültig sei. Wird der Austritt Litauens gestattet, dann sind weitere solche Schritte möglich. Estland und Lettland, Georgien sind heiße Aspiranten auf staatliche Eigenständigkeit, was immer eigenständig im Schatten des großen Nachbarn Russland heißen mag. Während in der jugoslawischen Teilrepublik Serbien Tausende für die faktische Einverleibung der Provinz Kosovo mit ihrer albanischen Mehrheit demonstrieren, setzen sich die Menschen im Kosovo gegen eben diesen ungebremsten serbischen Nationalismus zur Wehr. Die Unruhen im Kosovo können derzeit nur durch den präventiven Einsatz des Militärs niedergehalten werden. In allen Städten sind Panzer aufgefahren, eine nächtliche Ausgangssperre soll die Ruhe garantieren. Die Ursachen für das Aufbegehren der Menschen lassen sich so indes nicht beseitigen. Zur Lage Informationen von Gustav Schalupa. Eine nächtliche Ausgangssperre von 21 bis 4 Uhr morgens verschärft den Ausnahmezustand in der Provinz Kosovo im Süden Serbiens. Erst gestern hat das jugoslawische Staatspräsidium Einheiten der Volksarmee in das Unruhegebiet kommandiert. Heute wurden sie weiter verstärkt. Panzer und motorisierte Verbände halten neuralgische Punkte in Städten und Dörfern des Kosovo besetzt. Sie sollen den Ausbruch offener Feindseligkeiten zwischen Albanern und Serben vorbeugen, die einen Bürgerkrieg in Jugoslawien auslösen könnten. Die Fronten zwischen den verfeindeten Volksgruppen haben sich weiter verhärtet. Dass die Polizeibehörden an das seit einem Jahr gültige Demonstrationsverbot und das Verbot von Ansammlungen in der Öffentlichkeit erinnert haben, klingt angesichts der seit Tagen anhaltenden blutigen Demonstrationswelle wie Hohn. Die Albaner, die nahezu 90% der Bevölkerung im Kosovo bilden, demonstrierten für die Aufhebung des Ausnahmezustandes, die Entlassung aller politischen Gefangenen, die Einstellung politischer Prozesse gegen Albaner, die Wiederherstellung ihrer autonomen Rechte und nicht zuletzt für die Abhaltung freier, geheimer Wahlen. Sie bestreiten die Legalität der von Belgrad eingesetzten Provinzregierung und der kommunistischen Parteiführung, deren Absetzung sie ebenfalls fordern. Die Serben im Kosovo, die von der Bevölkerung der Teilrepublik Serbien unterstützt werden, möchten das genaue Gegenteil. Sie fördern noch schärfere Maßnahmen gegen die renitenten Albaner und sie haben selbst die jugoslawische Staatsführung aufgefordert, ihre Vollmacht an die Republik Serbien zu delegieren, um die Albaner zur Raison zu bringen. Tausende serbischer Freiwilliger, die sich bei Registrierstellen in Serbien gemeldet haben, warten nur, ihren bedrängten serbischen Brüdern im Kosovo mit Waffen zur Hilfe zu eilen. Noch sind die Bundesbehörden in Belgrad imstande, die nationalistischen Ausbrüche unter Kontrolle zu halten. Wie lange ist eine andere Frage. Trotz der verschärften Überwachung des Alltags und der Präsenz der Armee im Kosovo demonstrierten auch heute wieder Zehntausende Albaner, Hunderttausende Schüler boykottierten den Unterricht, die meisten Betriebe wurden weiterhin bestreikt, Gruben stehen still und nur die staatlichen Läden haben offen gehalten. Die Provinzregierung hat das Professorenkollegium der Universität Pristina verwarnt, die als Zentrum des albanischen Nationalismus gilt. Die Schließung der Universität wird angedroht, sofern die albanischen Studenten ihren Vorlesungsstreik fortsetzen. Dass während eines Feuergefechtes am Stadtrand von Titova Mitrovica ein Albaner erschossen wurde und 38 Angehörige der Bundesmiliz verletzt wurden, davon zwei schwer, illustriert die Verschärfung der Lage im Kosovo. Im Städtchen Peć wiederum hat eine Bombenexplosion die Telefonzentrale zerstört. Alle 7 alternativen Verbände im Kosovo, um die sich nun die Albaner scharen, haben zur Einstellung der Demonstrationen aufgefordert, um der paramilitärischen Bundesmiliz keinen Vorwand, wie es wörtlich heißt, für brutale Misshandlungen zu geben. Ungeachtet dessen aber folgen mehr als 30.000 Menschen dem Sarg eines jungen Albaners, der während der Demonstrationen sein Leben eingebüßt hatte. In Ungarn wird nach einer leicht provokanten Erklärung von Außenminister Gyula Horn jetzt die Frage diskutiert, ob das Land, formal immer noch Mitglied des Warschauer Paktes, nicht besser das Bündnis wechseln und Mitglied der NATO werden solle. Horn hat jedenfalls einen Stein ins Wasser geworfen. Ob das mehr war als ein Wahlkampfgag, sagt uns Gábor Kiszely. Ungarns Außenminister Gyula Horn sorgte neulich für eine Sensation, die sowohl in außen- als auch in innenpolitischer Sicht Zündstoff enthält. Auf der Tagung der Politologischen Akademie in Budapest erklärte er in einem Diskussionsbeitrag, dass er die Mitgliedschaft seines Landes in den politischen Organisationen der NATO für nicht ausgeschlossen halte. Zugleich wies er auch darauf hin, dass Ungarn seit einigen Jahren Kontakte zu den politischen Gremien des Nordatlantischen Bündnisses habe. Dies sei eine Tatsache, die die weitere Annäherung nur noch fördern könnte. Er nahm auch die Gelegenheit wahr, das sicherheitspolitische Konzept seiner Regierung zu skizzieren. Demnach sei es illusorisch, von der jahrelang als erstrebenswert hingestellten gleichzeitigen Auflösung der NATO und des Warschauer Paktes auszugehen. Vielmehr müsse endlich die Umgestaltung des osteuropäischen Militärbündnisses zu einer Beratungskörperschaft angestrebt werden, die nicht einmal das Recht hätte, Entscheidungen zu treffen. Sie dürften einzig und allein den souveränen Regierungen zustehen, die nach der Beseitigung der gemeinsamen Streitkräfte über ihre Armeen frei verfügen könnten. Während der NATO-Sprecher heute auf die Überlegungen Horns mit äußerster Vorsicht reagierte und sie als eine eigene Angelegenheit der ungarischen Regierung bezeichnete, erklärte der für Reformideen nicht gerade empfängliche Verteidigungsminister Ferenc Kárpáty, er müsste das neue Reformkonzept vorerst mal studieren. Für ihn stehe aber fest, dass Ungarn seine Verpflichtungen im Warschauer Pakt nach wie vor wahrnehmen werde. Adressiert ist die jüngste Erklärung Gyula Horns allerdings vor allem an die zwei Bündnispartner. Zunächst einmal geht es da um Polen, dessen Regierung aus Angst vor der deutschen Einheit sogar dem weiteren Verbleib der sowjetischen Truppen im Lande zustimmen würde. Eine Tatsache, die die Ungarn, ob nun Regierung oder Opposition, mit wenigen Ausnahmen gleichermaßen höchst irritierend empfinden. Auch die Bukarester Regierung soll gewarnt werden, die sich vor den westeuropäischen Demokratien nur allzu gern demokratisch gebärdet, während sie die Grundrechte der Nationalitäten nach wie vor missachtet. Die Andeutung der Möglichkeit eines ungarischen Alleinganges ist allerdings eine Tatsache, die über das Theoretische hinausgeht, alleine schon deshalb, weil die wichtigsten Oppositionsparteien Gyula Horns Worten gegenüber Aufgeschlossenheit gezeigt haben. Wir kommen zu unserer Berichterstattung vom New Yorker Börsengeschehen. Burkhard Birke, der Handel an der Wall Street begann mit kräftigen Kursverlusten. Hielt dieser Trend an? Nein, er wurde im Laufe des Tages abgeschwächt und das lag ganz einfach mehr an einer technischen Reaktion. Denn als heute Morgen Ortszeit hier die New Yorker Aktienbörse eröffnete, lagen schon aus Japan jede Menge Verkaufsaufträge vor. Denn in Tokio hatte ja eine plötzliche Panik die Börse in ein tiefes Tal der Kursabstürze gestürzt. Und deshalb hatten auch die japanischen Anleger an der Wall Street bereits ihre Verkaufsorders platziert. Hinzu kam, dass zu Börsenbeginn natürlich eine Inflationsrate von 1,1% allein für den Monat Januar die Anleger zunächst verschreckte. Bei näherem Hinsehen jedoch entpuppte sich dieser starke Anstieg der Preise als das Resultat von Öl- und Lebensmittelpreisen bedingt durch die Kältewelle um die Jahreswende in den Vereinigten Staaten. Im Laufe des Tages dann beruhigten sich die Anleger wieder und ein Großteil des Tagesverlustes des Dow Jones, des Indexes der 30 wichtigsten US-Industrieaktien, wurde dann wieder wettgemacht. Der Dow schloss aber den Tag immerhin noch mit einem Minus von 13,29 Punkten und steht jetzt bei 2583,56. Der Umsatz war mit 159 Millionen Aktien, die heute den Besitzer wechselten, eher mittelmäßig. Heute wieder leicht steigende Preise für Bonds, also für festverzinsliche Papiere. Der 30-jährige US Treasury Bond zog um ein Drittelpunkt an auf 94,1432 und seine Rendite liegt jetzt bei 8,63%. Der Devisenhandel präsentierte sich heute etwas nervös, nachdem ja die festsitzenden Papieren der Bundesrepublik stark gefragt waren, waren die Devisenhändler etwas verunsichert. Der Dollar notierte etwas höher in D-Mark um einen halben Pfennig bei 1,6731. Last not least, die Edelmetalle. Heute Abschläge sowohl für Gold als auch für Silber. Gold gab um 1,90 Dollar die Feinunze auf 418 Dollar nach. Und Silber wurde um 6 Cent die Feinunze billiger und kostet jetzt in New York 5,28 Dollar, womit ich für heute zurückgebe nach Köln. Burkhard Birke vom Börsengeschehen in New York. Wir sind damit fast am Ende unserer Sendung angelangt, in der sich für heute Thomas Stein von Ihnen verabschiedet. Letzter Beitrag, wie immer die Presseschau von morgen, zusammengestellt von Volker Schüler. Zur heutigen Sitzung der Volkskammern Ost-Berlin schreibt die Aachener Volkszeitung: Mit dem Wahlgesetz und dem Parteiengesetz hat die bis zur Bedeutungslosigkeit verblasste DDR Volkskammer in der Abbruchphase noch zwei Beschlüsse vollzogen, die zwar nicht der chemisch reinen Lehre von Westminster entsprechen, aber doch eine brauchbare Plattform für Entwicklungen bedeuten. Wenn dieses Parlament auf Abruf für die Zeit der deutschen Vereinigung sozialverträgliche Mieten, eine möglichst schmerzfreie Umstellung der Sparguthaben oder eine Sozialcharta anmahnt, entspricht es gewiss den wichtigsten Wünschen der Bürger mit den gepackten Koffern. Die Wirtschaftsministerin Christa Luft sollte sich freilich hüten vor der Utopie eines allgemeinen Rechts auf Arbeit, weil gerade dieses Recht im sogenannten Sozialismus zum heutigen Zustand der DDR geführt hat. Aus dem Recht auf Arbeit wurde aus auch Schlendrian, Faulenzerei, schlechte Arbeitsmoral und unzureichende Produktion. Vor Luft sollte auch nicht gleich das Gespenst einer hemmungslosen Marktwirtschaft an die Wand malen und das große Gerede vom Ausverkauf der DDR unterstützen. Zum selben Thema heißt es in der Bremerhavener Nordsee-Zeitung: Gut drei Wochen, bevor Christa Luft in der politischen Versenkung verschwinden wird, entfaltet sie noch einmal ungeahnte Aktivitäten. Vor der Volkskammer gab die DDR-Wirtschaftsministerin bekannt, dass der Spitzensatz bei der Einkommen- und Körperschaftssteuer auf 50% gesenkt werden soll. Nicht sofort, wohl aber in einem künftigen Steuersystem. So löblich diese Absicht auch ist, Frau Luft nimmt anscheinend nicht zur Kenntnis, dass nicht sie und ihre Partei es sein werden, die nach dem 18. März die Wirtschaftssteuer und übrige Finanzpolitik des Landes festlegen. Dies wird Aufgabe einer demokratischen Regierung, möglicherweise einer Koalition sein, hoffentlich unter Ausschluss der PDS. Wir zitierten aus der Nordsee-Zeitung. Ein weiterer Komplex in den Leitartikeln ist die Haltung der Sowjetunion zur deutschen Vereinigung. Der Reutlinger Generalanzeiger hebt hervor, die von Gorbatschow aus historischen und psychologischen Gründen geäußerten Sorgen im Hinblick auf die deutsche Einheit mögen verständlich sein, wirklich berechtigt sind sie nicht mehr. Ein viertes Reich wird nicht angestrebt. Angesichts des Zusammenwachsens ganz Europas